Der Staat bestimmt sie nach Engels und Lenin durch sein Gewaltarsenal. Wir sind berechtigt, von besonderen Formationen bewaffneter Menschen zu sprechen, weil die jedem Staat eigentümliche öffentliche Gewalt nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit der bewaffneten Bevölkerung, mit ihrer selbsttätigen bewaffneten Organisation. Die Selbsttätigkeit der Massen wird durch die Klassenantagonismen verhindert, welche die Isolierung durch abstrakte Arbeit gesellschaftlich reinstitutionalisieren und die solidarischen Organisationen der Massen verhindern. Mit dem Monopolkapitalismus muss dieser Boykott der Selbsttätigkeit auf sehr viel artifiziellere Weise reproduziert werden. In welchem Verhältnis steht die Realität der Klassen zu Politik und Ökonomie, Produktion und Zentralisation? Lenin und Engels zufolge entfremdet sich der Staat gegenüber der Gesellschaft, die ihn produziert hat. Abstrahiert von seiner materiellen Basis, verdinglicht zur zweiten Natur im Bewusstsein der Produzenten. Die naturwüchsige Verinnerlichung der Staatsgewalt ist damit die Basis der Herrschaftslegitimation der herrschenden Klasse durch die unterdrückten Massen. Die Entfremdung des Staates von der Gesellschaft ist die Abstraktion von seiner materiellen Basis. Er verleiht sich den transzendentalen Schein des wirklichen Allgemeininteresses. Die Wirklichkeit der sittlichen Idee erscheint als die Gewalt zur Realisierung der vernünftigen Menschheit, die sie im kategorischen Imperativ postuliert wird. Der Staat, welcher die herrschende materielle Gewalt fortwährend produziert, in abstracto das emanzipatorische Bedürfnis nach Gewaltverzicht auf der Basis der unbefriedigten materiellen Bedürfnisse darstellt, wird als realisierte Freiheit zur Wirklichkeit ideologisiert. In den Bürgerkriegen der ursprünglichen Akkumulation, in der sich die Klassen herausbilden, tobt der Krieg aller gegen alle. Die siegende Klasse schafft sich besondere Formationen bewaffneter Menschen, die sie in Krisen und Provinzen physisch einzusetzen gewillt ist. Die Militärorganisationen des Staates sind blind naturwüchsig. Lukács zufolge unterscheidet sich davon die auch gewaltanwendende revolutionäre Organisation durch eine Vermittlung von Mensch und Geschichte, sodass die revolutionären Existenzen mit Bewusstsein Geschichte machen und so die Gewaltanwendungen auf ihr emanzipatorisches Ziel konstituiert sind. Doch das Element von Bewusstsein und Willen, das die Verdinglichung des zentralen Parteiapparats verhindern soll, wird durch die transzendentale Konstitution einer kommunistischen Volonté générale eingebracht, die niemals irren kann. Das für die Theorie und Praxis der Revolution entscheidende organisatorische Problem ist das Verhältnis zwischen den besonderen Formationen bewaffneter Menschen und der selbsttätigen, auf Realisierung der allgemeinen Menschheit drängenden, bewaffneten Organisation der Bevölkerung. Zur Organisationsfrage gehört ein Problem, das Lukács nur in abstracto Endziel, Bewegung, Mensch, Geschichte stellt, nämlich das der selbsttätigen Organisation revolutionärer Gegengewalt in Bezug auf die institutionalisierten staatlichen Gewaltformationen bewaffneter Menschen. Die Klassenspaltung, welche Ausdruck der materiellen Ungleichheit und Unterdrückung ist, macht den Staat notwendig, der den Tauschvertrag durch eine zusätzliche, mit Sanktionsgewalt ausgestattete Rechtskompromissbasis stärkt. So wie aber die ökonomische Ausbeutung dem Arbeiter nur das Äquivalent für seine historisch definierten Subsistenzmittel zusichert, so vermag auch der Kompromiss, die Gleichheit nicht zu realisieren. Der Staat setzt sich als Ausbeutungsinstrument. Durch die ökonomischen Klassen hindurch konstituiert sich der Staat als der mit Sanktionsgewalt ausgestattete Garant des implizit vertraglichen Gewaltverzichts durch den Tauschverkehr und ist doch ein die faktische Gewalt ständig reproduzierendes Herrschaftsinstrument der herrschenden Klasse, weil diese die materielle Ungleichheit nicht befriedigen und befrieden kann. Der Staat ist ein entfremdetes und verdinglichtes Produkt der in abstrakter Arbeit organisierten bürgerlichen Klassengesellschaft. Er stellt die abstrakte Emanzipation dar, die vom sinnlichen Genuss abstrahierte Realität der allgemeinen Vernunft, die auf diese Weise zum objektiven Geist wird. Geschichtsphilosophisch bezieht sich die Zweiphasentheorie der Revolution auf die revolutionäre Aufhebung der bourgeoisen Staatsgewalt durch die Verstaatlichung der Produktionsmittel in Staatseigentum. Der erste Akt, worin der Staat wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt, die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft, ist zugleich sein letzter selbstständiger Akt als Staat. Das proletarische Staatsgebilde kriegt von vornherein sichtbar die Tendenz abzusterben in sich. Die Umsetzung der Herrschaft über Menschen in die herrschaftsfreie Verwaltung von Produktion und Produkten.